Telekom Fernsprecher Cottbus Adam 63 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber mit der Aufschrift Reims aus dem Nordkölner Hermann-Kiez Winter 2007 Double XL. Erst der Anfang, Free EP mit Parental Advisory Explicit Lyrics. Ansonsten gehört Ausrüstung meiner unmittelbaren Umgebung ein Müllabfuhrfahrzeug, das hier in der Weserstraße beschäftigt ist und für einen heftigen Stau sorgt, sowie an einem Laternenpfahl angebrachtes selbst ausgedrucktes Hinweisschild mit der Aufschrift: Wir haben noch Plätze frei für Kinder von 1 bis unter 4, bis 4 Jahren. Kindertagesstätte Pan, Bildungsstätte für Kinder. Unsere Angebote: Computerauszüge, Bastel- und Spielprojekte, Sport auch für die Kleinsten, Musik und Tanz. Und dann steht da drunter: Wir sind Mitglied im, das kann man nicht mehr lesen, in Klammern ökologischer Natur und Spielgarten für Kinder. Dann gibt es da die Öffnungszeiten, die Adresse, Vanierstraße 6, Neukölln. Und uns ist noch angegeben, dass das Ganze auch bequem per Bus erreichbar ist. Da kann man sich da unten einen Zettel abreißen, die Telefonnummer draufsteht. Ja, also wer noch eine Kindertagesstätte sucht, Kindertagesstätte Pan in der Vanierstraße 6, hat noch Plätze anzubieten. Ansonsten hier, Cottbus Adam, außer einer vereinzelten L&M-Zigarettenpackung und einer Budweiser-Flasche, der man den Hals abgeschlagen hat, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.